Fragt das Mädel, ob sie ihn gern hat. Und das Mädel sagt, weiß ich nicht. Der Bue sagt, dann gib mir doch ein Bussel. Dann weiß ich gleich, wie steht. Heute auf Nacht will ich zu dir. Mach dein Fenster auf. Aus die Spur, das reicht für heut, sagt das Mädel drauf. Anschauen dürfen, aber anfassen nicht. Nicht einmal ein bisschen, ja, das find ich blöd. Stopp, schreien's alle, tu die Hand da weg. Anschauen dürfen, aber anfassen nicht. Stopp, schreien's alle, tu die Hand da weg. Anschauen dürfen, aber anfassen nicht. Porsche oder ein Ferrari würden Stefan interessieren. Ja, wenn man sich sowas schon nicht leisten kann, am wenigstens berühren. Der Charlie aus der Nachbarschaft, der fährt das so ein Geschoss. Doch der sagt, hey, die Finger weg, sonst ist der Teufel los. Anschauen darf man aber anfassen nicht. Nicht einmal ein bisschen, ja, das find ich blöd. Stopp, schreien's alle, tu die Hand da weg. Anschauen darf man aber anfassen nicht. Anschauen darf man aber anfassen nicht. Nicht einmal ein bisschen, ja, das find ich blöd. Stopp, schreien's alle, tu die Hand da weg. Anschauen darf man aber anfassen nicht. Anschauen darf man aber anfassen nicht. Nicht einmal ein bisschen, ja, das find ich blöd. Stopp, schreien's alle, tu die Hand da weg. Anschauen darf man aber anfassen nicht. Anschauen darf man aber anfassen nicht. Nicht einmal ein bisschen, ja, das find ich blöd. Stopp, schreien's alle, tu die Hand da weg. Anschauen darf man aber anfassen nicht. Stopp, schreien's alle, tu die Hand da weg. Anschauen darf man aber anfassen nicht.